Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist der Sunday Service. Schön, dass ihr dabei seid hier bei der heutigen Sendung. Etwas rockig ging's los gerade eben mit Pond, einer Band aus Australien, aus Perth kommen die, haben gerade eben mit Hobo Rocket ihre neueste Platte veröffentlicht. Zwei Jungs von Tame Impala spielen dort auch mit, wo sie eigentlich eher, sag ich mal, dem Pop zugeneigt sind. Hier die rockige Version von den Boys mit dem Track Alone, A Flame, A Flower, alle Worte zusammengeschrieben in einem Stück. Gar nicht so leicht zu lesen, das Ganze hier auf dem Cover. In der Sendung heute gibt's Musik unter anderem von Churches, dabei ist Grey Reverend, Guido Möbius, Jackson and His Computer Band, außerdem Neues von Ebony Bones, von den Mangamon Animals und hier kommen Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, ganz, ganz großartige Platte, wenn ihr mich fragt. Das neueste Album, das vierte Werk der Band um Alex Capranus aus Glasgow heißt Right Thoughts, Right Words, Right Action. Das ist wirklich eine ziemlich gute Platte. Je öfter ich sie höre, desto besser gefällt sie mir. Aber auch letzte Woche ihr Album der Woche beim Sunday Service. Jeden von euch, alten und neuen Franz Ferdinand Fans auf jeden Fall ans Herz gelegt, das ganze Werk hier. Schon länger dabei. Ich meine, Franz Ferdinand gibt es auch schon seit über 10 Jahren, aber noch länger dabei im Music Biz. Das ist Grant Hart, Mitglied damals, Gründungsmitglied der amerikanischen, sehr einflussreichen Band Husker Du. Grant Hart hat auch einige Solo-Sachen gemacht, aber seit langer Zeit hat er nichts mehr von sich hören lassen. Jetzt ist vor kurzem mit The Argument sein neuestes Werk erschienen und 20 Tracks drauf, davon auch einige Lückenfüller sicherlich, aber ein paar schöne Tracks auch dabei, wie dieser hier, It Isn't Love, Grant Hart. Can't hear a pipe such clever way. War das bei Husker Du hat er damals noch Schlagzeug gespielt, was ich schon zu gleichen Teilen mit Bob Mould das Songwriting geteilt. Inzwischen natürlich ein hundertprozentiger Singer-Songwriter und auch natürlich an den Seiteninstrumenten dabei, nicht mehr nur am Schlagzeug. Grant Hart hörten wir von seinem neuesten Album The Argument, der Track It Isn't Love. Und als Antwort dazu könnte fast der nächste Song dienen, der nächste Songtitel You Can't Help It. Der Track kommt von Devin Sproul und Mike O'Neill, ein kanadisches Songwriter-Duo. Devin Sproul sagt mir jetzt nicht wirklich viel, muss ich zugeben, aber Mike O'Neill könnte einem von euch bekannt sein. Der hat mal bei der Indie-Band The Inbrits mitgemacht. Die haben so vor, ich weiß nicht, 12, 15 Jahren wirklich mal ein, zwei tolle Platten rausgebracht. Nur mit zwei Bassgitarren und Schlagzeug und Gesang. Das war dann auch schon alles. Und wie gesagt, Mike O'Neill war der Songwriter, Bassist und Sänger von The Inbrits aus Kanada. Jetzt hier im Duett mit Devin Sproul vom Album Colors, welches demnächst erscheint, ihr Track You Can't Help It. I've always wanted it since I knew how to want. And I've worked so hard just to get this far. The day they pulled you out, You Can't Help It. Schönes Duett hier von Devin Sproul zusammen mit Mike O'Neill. Der Track vom kommenden Album Colors, das Duo, wie gesagt, kommt aus Kanada. Wenn Leute Musik machen, die sehr, sag ich mal, ruhig klingt, aber auch sehr einvernehmend ist und emotional stark berührt, das Ganze dann wirklich einfach gestrickt ist, an der Gitarre nur, sag ich mal, ein paar Saiten gezupft und dazu sehr, sehr schön gesungen, muss man immer irgendwie den Vergleich ziehen zu natürlich José González. Den Vergleich muss ich auch gefallen lassen. Barbarossa. Barbarossa ist das Projekt von dem Londoner James Maté. Der hat wohl schon 2008 sein Debütalbum veröffentlicht. Chemical Campfires hieß das damals, ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Auf jeden Fall gibt es jetzt was Neues von Barbarossa. Bloodlines heißt das. Sehr, sehr schöne, ruhige Musik. Und wie gesagt, alle José González-Fans einmal aufhorchen bei dem Track hier, Bloodline. If you could replay it, Der Track hieß Bloodline vom Album Bloodlines, also im Plural ausgesprochen. Das Ganze von Barbarossa, einem Ein-Mann-Singer-Songwriter-Projekt aus London. Ebenfalls aus England kommt das englische Hip-Hop-Quartett Foreign Beggars. Die sind eher unterwegs in Richtung Rap, Grime, Dubstep, auch mal gerne Richtung Crossover-Elektro unterwegs und haben sich jetzt zusammengetan mit dem holländischen Drum-and-Bass-Elektro-Trio Neusia. Das Ganze nennt sich dann I Am Legion und vom gleichnamigen Album, welches diese Woche erscheint, hier der Track Ice. Never figured she was one for the part. Had me in a fix like fiends in the park. Not the kind of miss you'd ever speech in a bar. One slight glimpse set my wheels in motion. Two twos passed, now she's in my car. Start to lose grip as I sip the potion. It was too late, it never felt so pure. So stressless, never so secure. Never felt so complete, but yet sure. Something welling in my thoughts had me fixed to the floor. So I looked up, thoughts felt the interception. Braced for the touch, felt the cranial shift. Had me screaming on mute from the stiff injection. It was clear when I felt my soul become thick that it's over. I gave her the best of me. Always knew she would be the death of me. Fool was a fiend for the ecstasy. Left lost but a shell for the rest to see. I gave her the best of me. Always knew she would be the death of me. Fool was a fiend for the ecstasy. Left lost but a shell for the rest to see. We caught eyes, it was magic. Felt like a lifetime past, it was that sick. Had me weak in the knees. Stare went through me like a breeze through a tree. Felt my whole soul stir. Had to approach her. Creature from a strange world spoke in a low purr. I drew closer. Speech had me mesmerized. Spellbound. Caught up in those eyes that smoldered. Thinking could this really be love at first sight? A path the stars have laid out by birthright. All I could feel was bliss. Figured it right to seal the deal with a kiss. Time slowed down. Everything faded to black from the second we were gripped by the lips. Never felt anything colder. Last thing I heard was a whisper in my ear. It's over. It's over. It's over. I gave her the best of me. Always knew she would be the death of me. Fool was a fiend for the ecstasy. Left lost but a shell for the rest to see. It's over. I gave her the best of me. Always knew she would be the death of me. Fool was a fiend for the ecstasy. Left lost but a shell for the rest to see. It's over. outside. I don't remember us. But it's lasting longer. The battle is coming. Where's the banners? Let's bid for magic before the sunrise. Den Sunday Service, und das gerade eben waren Joy Wellboy. Und Joy heißt tatsächlich die Sängerin von diesem Duo aus Brüssel, Joy Adegoke. Zweiter im Bunde ist Wim Jansen. Die beiden teilen nicht nur die Bühne, sondern auch ihre Privatheit miteinander, sind ein Pärchen sozusagen und haben mit Jorokobis Mantra eine Platte aufgenommen, die wohl in Belgien schon ziemlich bekannt ist und die Band bekannt gemacht hat. Und ja, darauf gibt es eigentlich Pop im weitesten Sinne. Sie singt und er dreht ein bisschen an den Knöpfchen und sorgt für elektronische Texturen. Elektronisch geht es auch weiter mit dem nächsten Act. Das ist Moderat, eine Fusion aus Apparat und natürlich Mode Selector. Ihr Album 2 ist schon seit einigen Tagen draußen. Hier nochmal der Track Therapy. Thank you. Das waren Moderat mit dem Track Therapy. Das Ganze vom großartigen Album Two. Die Band war auch gerade live unterwegs, hat in Hamburg gespielt. Ich habe sie nicht sehen können, weil ich im Urlaub war, aber ich habe nur Gutes gehört und hoffe mal, dass auch ihr in den Genuss kommt, dieses Projekt aus Berlin irgendwann mal vor die Augen live sozusagen zu bekommen. Janet Lee Davis ist eine Sängerin, die aus Jamaica kommt, eine natürlich Reggae-Sängerin, die irgendwann nach England ging und 94 ein ziemlich bekanntes Album aufnahm. Das hieß damals Missing You, schon fast 20 Jahre her. Das Ganze. Und Missing You wird jetzt wieder veröffentlicht in einer Deluxe-Version mit so ein paar Bonus-Tracks, die bisher nur auf so einer japanischen Edition drauf waren. Die Songs darauf kennt man zum größten Teil, vielleicht nicht namentlich, aber wenn man sie hört, Tracks unter anderem dabei sind Baby, I've Been Missing You oder auch Girl on the Side. Hier kommt von Janet Lee Davis der Track Your Sweet Love. Come on and give me your love. Sweet Love, das war Janet Lee Davis. Klingt musikalisch schon so ein bisschen angestaubt, aber wie gesagt, Missing You, das Album ist ja auch schon fast 20 Jahre alt und wurde gerade eben frisch wieder veröffentlicht. Ganz aktuell sind True Maker, eine Band, oder True Maker vielleicht auch ausgesprochen, eine Band aus Birmingham. die allerdings weniger nach englischer Großstadtromantik, sondern auch eher so ein bisschen nach Caribbean Flair klingen auf ihrem Debütalbum The Grace. Hier kommen sie mit The Kingdom. Track Kingdom von True Maker. Auf ihrem Debütalbum The Grace klingt sie schon, muss man ganz ehrlich sagen, wie ungefähr die 23. Kopie einer Kitsune-Band, obwohl diese Platte gar nicht bei Kitsune rauskommt, sondern bei Brownswood Recordings oder Records, einem Label, was eigentlich sonst eher für andere Musik steht. Und mich wundert es ein bisschen, dass die jetzt auch auf diesem Zug aufspringen, der eigentlich schon seit 2-3 Jahren abgefahren ist hier mit der Band True Maker aus Birmingham. Ganz heißes Eisen im britischen Popfeuer, im schottischen Popfeuer muss man sagen, sind Churches. Die Band setzt sich zusammen aus Mitgliedern, die früher bei Aerogram, The Unwinding Hours oder auch bei The Twilight Set musiziert haben. Und ihr Album mit dem Titel oh Gott, wie wird das heißen? Es wird heißen The Bones of What You Believe, erscheint im September. Hier daraus schon mal der Track The Mother We Share Churches. Churches mit ihrem Track The Mother We Share. Ich kann diesem Synthie-Pop nicht wirklich viel abgewinnen, aber die Presse und einige Leute, die ich kenne, überschlagen sich vor Lobhudeleien. Mal abwarten, was das Debütalbum im September dann so bringen wird. Hier kommen die Tramps von der Letters EP, ihr Track Jack. Yeah. Mr. Indie-Garagen-Pop. Das waren Trams mit 2 A geschrieben, diese Band, also T-R-A-A-M-S. Ihre Letters EP ist auf Fat Cat Records erschienen, davon der Track Jack zu hören. 5 Tracks sind insgesamt drauf, die ja alle relativ ähnlich klingen. Ihr hört den Sunday Service. Die Playlist könnt ihr nachlesen auf der Homepage unter sundayservice.de. Dort auch die Sendung nochmal nachhören, wenn ihr wollt, in den letzten Sendungen. Schaut da gerne mal rein. Landlines als nächstes. Die sind zu dritt. 2 Celli und Kontrabass und perkussive Instrumente auf ihrem Debütalbum Landlines. Wirklich sehr, sehr schön das Ganze dargestellt. Hier kommen sie mit ihrem Track Arms.